Siebtes Kapitel. Die Führung begann in der Küche, wo eine Frau saß, die ein schwarzes Huhn auf den Knien hatte. »Das ist unsere Frau Kruse«, erklärte Innstetten. Dann gingen sie zusammen in den hinteren Teil des Hauses, wo die Bedientenzimmer, die Kutscherwohnung für Familie Kruse, der Pferdestall und die Wagenremise waren. »Interessant, recht modern, nur ein bisschen dunkel«, meinte Effi. Aber am meisten interessierte sie doch die obere Etage. Als sie endlich hinaufgingen, schien auch hier erst alles sehr dunkel. Aber oben war es dann sehr hell, weil es zwei große Fenster gab. Auf der einen Seite sah man die letzten Häuser der Stadt und die Plantage, auf der anderen den Fluss Kessin. Effi gefiel die Aussicht sehr. »Ist das nicht schön, Gerd?« »Ja, sehr schön«, hatte Innstetten nur kurz geantwortet und sofort eine große Doppeltür geöffnet, die in den Saal führte. Dieser lief durch die ganze Etage. Vorder- und Hinterfenster waren geöffnet. Die Gardinen bewegten sich im Wind hin und her. Der große Kamin, die alten Lampen an der Wand, das alles war schon lange nicht mehr geputzt worden. »Wie traurig! Und das ist alles?« fragte Effi. »Und die Zimmer auf der anderen Seite des Flurs?« »Da gibt es noch weniger zu sehen«, hatte Innstetten gemeint, aber doch die Türen geöffnet. Vier Zimmer gab es dort. Sie waren leer. Nur in einem Zimmer gab es drei alte Stühle, und auf einem von ihnen lag ein kleines Bild. Effi nahm es in die Hand. Es war das Bild eines Chinesen mit blauer Jacke, gelben Hosen und einem großen Hut. »Was macht der Chinese hier?« fragte sie. »Ach«, antwortete Innstetten langsam, »der Chinese, ja, das Bild wird Johanna hier liegen gelassen haben, oder Christel. Du kannst sehen, es ist aus einem Lesebuch für Kinder, Dummheiten.« Das fand Effi auch. Dann hatte sie noch einmal in den Saal geschaut und gefragt, warum das alles leer stehen müsse. »Wir haben unten ja nur drei Zimmer, und wenn uns wer besucht, wird es schwierig. Meinst du nicht, dass man aus dem Saal zwei hübsche Gästezimmer machen könnte? Das wäre was für Mama. Hinten der Blick auf den Fluss, vorne auf die Stadt. In Hohenkremmen gibt es so etwas nicht zu sehen.« Innstetten sagte nur, »alles ganz gut. Aber es ist am Ende besser, wir logieren sie im Landratsamt ein. Da steht auch die ganze erste Etage leer, und sie ist noch mehr für sich.«